Ich shoote wie Swish, swish, swish, score. Steph Curry. Swish, swish, swish, score. Steph Curry. Swish, swish, swish, score. Ich shoote wie Swish, swish, swish, score. Steph Curry. Swish, swish, swish, score. Wer bin ich, wie tick ich, wer bin ich, was will ich weiß es schon immer. Finger mit dem Rappen auf Cool Edit Bro in meinem Kinderzimmer. Erinnere mich noch an die Quali von damals, es ging nicht schlimmer. Mit Blick auf meinen Werdegang würde ich sagen, bin ein Gewinner. Mich stetig gesteigert, auf vieles verzichtet für den Dream. Ist meine Geschichte, ich brauche kein Image, I keep it green. Ich mach es alleine, mein eigener Manager, sein kein Deal. Ich mach es mit Liebe, nein, irgendein Hype ist kein Motiv. Hab meine Idole von früher in DMs auf IG. Wenn du mir nicht glaubst, Jack Skinny, dein Bad Boy und du siehst. Hab's schwarz auf weiß wie Ink auf Haut, deine Bitch verliebt. Sieht wie ich baue, so viel Talent macht attraktiv. Swish, swish, swish, score. Ich shoote wie Swish, swish, swish, score. Steph Curry.